Das Trompetenstoßgebet. Wir sind ein trübes Kapitel, uns bringt ein Gott vom Fleck. Es fehlen uns alle Mittel, es fehlt uns jeder Zweck. Hat das denn alles Sinn genau genommen? Denkt an die, die nach euch kommen. Denn alles Sinn genau genommen? Denkt an die, die nach euch kommen. So ein Leben Sinn, genau genommen. Kurt Schmidt, die Antwort. Rede. Wie? Denkt an die, die nach euch kommen. An Sie.